Hi, hi, hi, good morning. Once again, we are back. Hallo, hallo, guten Morgen. Wir sind wieder da. Now look what Paul continues to teach us here. Schau, was Paulus uns hier weiter lehrt. He was a perfect example even in his death. Er war ein perfektes Beispiel sogar in seinem Tod. A criminal's death by crucifixion. Dem Tod eines Verbrechers durch Kreuzigung. Now, how was Jesus a perfect example even in his death? Wie war Jesus sogar in seinem Tod ein perfektes Beispiel? You have to remember, Paul is still talking about the same thing. He has not yet changed the subject. Du musst bedenken, dass Paulus immer noch über das Gleiche spricht. Er hat nicht das Thema gewechselt. So what is the subject that he's talking about? Über welches Thema spricht er denn? He's talking about obedience. Er redet über Gehorsam. Look, I've met a lot of people who are willing to be obedient until it costs them something. Ich habe viele Leute getroffen, die so lange bereit waren, gehorsam zu sein, bis es sie etwas kostete. Jesus was not only obedient when it wasn't a too high price to pay. Jesus war nicht nur gehorsam, wenn der Preis dafür nicht zu hoch war. The Bible says here that in his obedience he was the perfect example even when it came to the place of death. Die Bibel sagt hier, dass er ein perfektes Beispiel für gehorsam war, selbst als es um den Tod ging. So the question that I have for you today and that I have for myself today, die Frage, die ich dir und mir heute stelle, is a very, very simple question. Ist ganz einfach. How far does your obedience reach? Wie weit geht dein Gehorsam? Does your obedience go beyond sacrifice? Geht dein Gehorsam über Opfer hinaus? Ah, if it's not too much sacrifice, I'm really, really happy to be obedient. Also, wenn ich nicht zu viel dafür aufgeben muss, bin ich sehr gerne bereit, gehorsam zu sein. But once it costs me everything, no. Aber sobald es mich alles kostet, nein. You know, I've known people who are obedient until it's, as we say in English, until it gets to the nitty-gritty. Ich traf Menschen, die gehorsam waren, bis es dann ans Eingemachte ging. You know, and you have to take Jesus as an example. Obedience is a thing that we go all the way to the end. Du musst dir Jesus als Vorbild nehmen. Gehorsam muss durchgängig sein bis zum Schluss. So I want to be the son of God that does never say obedience is a conditional obedience. Ich möchte also niemals ein Sohn Gottes sein, der sagt, dass Gehorsam an Bedingungen geknüpft ist. I want to live unconditional obedience. Ich möchte in bedingungslosem Gehorsam leben. So whatever it costs is whatever it costs. Koste es, was es wolle. And Jesus not only was a perfect example in obedience even in death. Jesus war nicht nur ein perfektes Beispiel für Gehorsam im Tod. But look, the Bible says it in a death by crucifixion as a criminal. Sondern die Bibel sagt hier, dem Tod eines Verbrechers durch Kreuzigung. Now remember. Erinnere dich. There were two criminals crucified with him. Zwei Verbrecher wurden mit ihm gekreuzigt. Because they had a lot of different punishment for criminals in those days. Denn damals gab es viele Arten der Strafe für Verbrecher. But to die, the death of a crucifixion was one of the most humiliating death punishments. Aber der Tod durch Kreuzigung war eine der demütigendsten Todesstrafen. So are you willing to be beaten even to the place of the biggest humiliation? Bist du also bereit, bis zur größten Demütigung geschlagen zu werden? For me, this is such a beautiful example how Christian life is supposed to be. Für mich ist das so ein schönes Beispiel dafür, wie das Christenleben sein sollte. You know, we don't obey when it's easy or when it's beneficial. Wir gehorchen nicht nur, wenn es leicht oder nützlich ist. Yeah, it's really funny that people who lived under the law. Es ist schon lustig, dass Menschen, die unter dem Gesetz lebten. I mean modern Christian today. Ich meine moderne Christen heutzutage. You know, they gave 10%. Happily the whole of their life. Sie haben ihr ganzes Leben fröhlich den Zehnten gegeben. And why did they give it? Warum haben sie ihn gegeben? Well, they gave it out of obedience because they were told they have to do it. Sie gaben ihn aus Gehorsam, weil ihnen gesagt wurde, dass sie es müssen. But if you really study carefully their lives, aber wenn du dir ihr Leben genauer anschaust, and I've done it because I've talked to many people. Was ich tat, da ich mit vielen gesprochen habe, here is what you will find out. Dann findest du heraus, they either obey because they're motivated by fear, dass sie entweder gehorchen, weil sie von Angst angetrieben werden, or they obey because they want a big financial blessing, oder sie gehorchen, weil sie einen großen finanziellen Segen wollen. What kind of obedience is that? Was für Gehorsam ist das denn? You see, Jesus' obedience was to the absolute extreme. Der Gehorsam Jesu ging bis zum Äußersten. It was not anymore so that he could just get something out of it. Es ging nicht darum, dass er einen Nutzen davon hätte. But he chose to walk the way of humility to obey the Father, no matter what it cost. Sondern er entschied sich, den Weg der Demut zu gehen und dem Vater zu gehorchen, egal was es kostet. Have you made this simple decision? Hast du die einfache Entscheidung getroffen? That when the Father asks you to do something, there's no more discussion, there's just obedience. Dass, wenn der Vater dich etwas bittet, es kein Diskutieren mehr gibt, sondern nur noch Gehorsam? You know, I look back in my life. Ich schaue zurück auf mein Leben. And I think today the beautiful things I've experienced since I moved to Brazil. Und erinnere mich an das Schöne, was ich erlebt habe, seit ich nach Brasilien gezogen bin. How many children we could impact and save. Die vielen Kinder, die wir erreichen und retten konnten. And then I think how it all started. Und dann denke ich zurück, wie alles anfing. It all started when God said, hey, move to Brazil. Alles begann, als Gott sagte, zieht nach Brasilien. Why would I even want to obey? Warum hätte ich gehorchen sollen? I had a great life in America. Ich hatte ein tolles Leben in Amerika. I had amazing friends. Tolle Freunde. I lived in beautiful community. Lebte in herrlicher Gemeinschaft. Wine was much cheaper than this here in Brazil. Wein war viel günstiger als hier in Brasilien. I had my two sons there. Meine beiden Söhne waren da. Why would I ever move to a country like Brazil? Warum sollte ich in ein Land wie Brasilien ziehen? You know, but because I've made a decision to live in obedience to the Father, it doesn't matter anymore what it costs. Weil ich die Entscheidung getroffen hatte, ihm gehorsam dem Vater gegenüber zu leben, egal was es kostet. There was no discussion anymore between me and God. Gab es keine Diskussion mehr zwischen mir und Gott. And look today what a beautiful result my obedience brought. Und schau mal, was dieser Gehorsam Schönes hervorgebracht hat. And when I was lying on the floor of a conference where I just preached, als ich am Boden lag bei einer Konferenz, auf der ich gerade predigte, my whole conversation with God started with him asking me this question. Begann mein Gespräch mit Gott mit dieser Frage. He said, Reinhard, when you were a boy, you told me. Er sagte, Reinhard, als du Kind warst, hast du mir gesagt, you will always do everything I ask you, no matter what it costs. Dass du immer alles tun wirst, worum ich dich bitte, egal was es kostet. And he said, does that still count today? Gilt das heute noch? I said, yes, Lord. Ich antwortete, ja, Herr. He said, then move to Brazil. Er sagte, dann zieh nach Brasilien. It was settled. Damit war es fix. The moment it was decided, because I've already decided I will always obey, it doesn't matter what it costs me. In dem Moment war es entschieden, weil ich bereits beschlossen hatte, immer zu gehorchen, egal was es mich kostet. I will ask you a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. Is your obedience conditional obedience or is it unconditional obedience? Hat dein Gehorsam Bedingungen oder ist er bedingungslos? Jesus modeled unconditional obedience to us. Jesus lebte uns bedingungslosen Gehorsam vor. Now please. Bitte. I'm not telling you unconditional obedience to men. Do not do that. Ich spreche nicht von bedingungslosem Gehorsam Menschen gegenüber. Tu das nicht. So many people have obeyed men, believing that's how they obey God. Don't do that. So viele haben schon Menschen gehorcht und dabei geglaubt, sie gehorchen Gott. Tu das nicht. Not talking about man obedience. I'm talking about obedience to God. Ich rede nicht von Gehorsam Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber. You follow Jesus. You make him your example and him your model. Du folgst Jesus, nimmst dir ihn als Beispiel und zum Vorbild. Then your life will be incredible. Dann ist dein Leben großartig. And you will bring much fruit. Und du bringst viel Frucht. See you tomorrow. Bis morgen.